Das gefährlichste Tier der Welt. So haben wir Menschen uns also zu Herrschern über die Welt und über die anderen Lebewesen aufgeschwungen. Noch bevor wir das Rad und die Schrift erfunden und die erste Stadt gebaut haben, sind wir losgezogen und haben die Hälfte aller großen Landsäugetiere ausgerottet. Wir sind die ersten Tiere in der langen Existenz unseres Planeten, die sich auf allen Kontinenten breit gemacht und die Umwelt dauerhaft verändert haben. Möglich wurde das, weil unsere Vorfahren lernten, Geschichten zu erfinden und zusammenzuarbeiten. Das hat sie den Neandertalern, den Löwen und den Elefanten überlegen gemacht und sie zum gefährlichsten Tier der Welt aufsteigen lassen. Jetzt kennst du also die erstaunliche Geschichte unserer Urahnen. Du weißt, warum wir knisternde Lagerfeuer so gemütlich finden, warum wir manchmal nachts aufschrecken und Angst vor Monstern unterm Bett haben und warum wir Schokokuchen unbedingt bis zum letzten Krümel aufessen müssen. Du hast erfahren, wie man mit einem winzigen Fingerknochen eine unbekannte Menschenart entdecken kann. Dass es mal eine Insel gab, auf der nur Zwerge lebten. Dass die meisten Gegenstände in der Steinzeit nicht aus Stein waren. Und dass Steinzeitmenschen nur manchmal in Höhlen lebten. Außerdem hast du gelernt, dass Kinder und Jugendliche sensationelle wissenschaftliche Entdeckungen machen können und dass man mit einer guten Geschichte, an die viele Leute glauben, die Welt erobern kann. Du weißt aber auch, dass es noch viele Fragezeichen gibt. Wozu brauchten die Neandertaler zum Beispiel ihre Riesenhirne? Verliebten sich Sapiens und Neandertaler manchmal ineinander? Wie sah eine typische Steinzeitfamilie aus? Woran glaubten die Menschen damals? Alles völlig ungeklärt. Und noch viel mehr Fragen könnte man sich stellen. Was machten unsere Vorfahren, nachdem sie den Planeten erobert und all die anderen Menschen und so viele Tiere ausgelöscht hatten? Sie stürzten sich ja nicht gleich in den Bau von Autos, Flugzeugen und Raumschiffen. Sie krempelten nicht die Ärmel hoch, um Städte und Bauernhöfe aus dem Boden zu stampfen. Oder Bücher zu schreiben. Sie konnten ja noch gar nicht schreiben. Nicht mal Getreide anbauen und Brot backen konnten sie, denn sie kannten keine Äcker und Felder. Es gab so vieles, was sie noch nicht kannten und konnten. So unglaublich viel zu lernen und zu entdecken. Wie haben sie das bloß alles geschafft? Das ist die nächste erstaunliche Geschichte. Das war »Wie wir Menschen die Welt eroberten« von Yuval Noach Harari, übersetzt von Birgit Niehaus, gelesen von Oliver Rohrbeck. Produktion der Hörverlag 2022.